Okay, wir haben heute eine neue Predigtreihe und da haben wir ein cooles Bild dazu. Kannst du das vielleicht? Halbwahrheiten. Sag mal zusammen. Halbwahrheiten. Nochmal. Danger steht hier. Vorsicht. Danger. Habe ich was anderes gesagt? Danger. Kannst du das auf Englisch? Sag mal, Danger. Also Vorsicht. Pum. Da gibt es eine Gefahr. So, wir möchten über die Halbwahrheiten reden, denn es gibt tatsächlich solche Dinge, die so halb-halb sind. Und das sind die gefährlichsten Teile, weil du das nicht sofort erkennen kannst. Okay, also wenn du heute aufpasst, dann wirst du auf jeden Fall etwas heute rausnehmen, mitnehmen. Und so viele Menschen glauben an falsche Dinge. Viele, viele, viele Menschen glauben an irgendeinen Schmarrn, weil sie diese Wahrheiten nicht prüfen. Du sollst die Dinge hinterfragen. Und je mehr du Dinge hinterfragst, desto mehr erfährst du auch von falschen Dingen. Wir lesen sie im Internet, du hörst sie in den Nachrichten. Und wer weiß von euch, dass man nicht jede Nachricht im TV oder Radio oder wo auch immer glauben kann. Also das habe ich schon mehrmals verstanden. Denn es gibt so viele Dinge, die uns einfach erzählt werden, aber die gar nicht stimmen. Und die Menschen nehmen es aber trotzdem und glauben daran. Und man sagt auf Deutsch, sind blauäugig. Ich habe auch blaue Augen, aber ich bin nicht blauäugig und wir sollen es auch nicht. Du musst alles, was man dir als Wahrheit verkauft, prüfen. Sag bitte prüfen. Prüfe es. Okay? Hinterfrage es. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Okay? Auch nicht jeder Predigt sollst du glauben, sondern prüfen. Nicht jedem christlichen Buch, was du liest, sollst du gleich glauben, sondern hinterfrage es. Was ist, wenn das nicht stimmt? Und wir sollen reife Christen werden. Und Apostel Paulus sagt, dass wir nicht jeder Lehre hinterherjagen sollen. Wir sollen nicht jeder Lehre glauben, sonst du bist in einer Gefahr. Und ich ermutige dich, schluck nicht alles runter, sondern prüfe es. Auch wenn viele anderen dir sagen werden, das ist der tollste Prediger aller Zeiten, der bekannteste aller Zeiten, auch wenn das der Papst ist, ich werde es nicht schlucken. Vor allem, wenn es der Papst ist, werde ich das nicht schlucken. Aber egal, wer was sagt oder wer was schreibt, ich prüfe alles im Licht der Bibel. Die Bibel ist der Standard und die Wahrheit. Amen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du die Bibel kennst. Okay? Weil sonst bist du auch in Gefahr, irgendetwas auch abzulehnen, weil du das mit Verstand nicht begreifst, weil dein Verstand nicht geheiligt ist durch die Bibel. Aber wenn du die Bibel kennst, dann weißt du auch, wo die Lüge steckt und wo auch die Halbwahrheit steckt. Und manche sagen, ja, aber Pastor, wenn ich alles hinterfrage, dann wird mein Glaube schwach. Dann werde ich Zweifel bekommen, wenn ich alles hinterfrage. Nein, sage ich dir, wenn du alles hinterfragst, dann wird dein Glaube stärker. Dann wird dein Glaube tatsächlich noch stärker. Und lieber an etwas zweifeln, als an irgendwas glauben, was falsch ist. Oder blind was zu schlucken. Wir hatten mal einen Hund, der hieß Cäsar. Und der war eigentlich nicht so schlau. Der war ziemlich blöd eigentlich, der Köter. Aber beim Fressen war der ganz schlau. Irgendwie war er so vorsichtig. Also ich habe ihn niemals vergiftet, nicht, dass der etwas Falsches denkt, aber er war so vorsichtig. Jedes Mal, wenn er etwas auf seinen Napf bekam, da war er ganz vorsichtig. Der schaute erstmal das an, roch das, ging ein paar Mal umher und erst dann begann er ganz, ganz vorsichtig anzuknabbern. So eigentlich kenne ich das nicht von den Hunden, aber der war sowas von vorsichtig. Auch wenn er Hunger hatte, er ließ sich immer Zeit. Ja. Und erst mit kleinen Bissen hat er angefangen zu fressen. Oh, und dann ging es natürlich los. Aber so soll jeder Christ sein. Du sollst nicht alles blind runterschlucken. Und wir brauchen keinen blinden Glauben. Amen. Ihr Lieben, das verlangen die Sekten von manchen Menschen. Weißt du? Du musst oder du sollst an alles einfach blind glauben. Was ist eine Sekte? Sekte ist da, wo man Menschen sagt, glaub's einfach. Du brauchst nicht nachzudenken. Aber wir sind reife Christen, wir sollen es werden. Und wir dürfen nicht einen blinden Glauben haben. Kann jemand damit sagen? Keinen blinden Glauben. Der richtige Glaube sieht. Okay? Er begreift es. Und er prüft es. Und Paulus sagt, er ist ja ein Mann Gottes, ein Apostel. Und er sagt, prüft alles. Und das Gute behaltet. Okay? Prüft alles, aber das Gute behalte. Und wenn du die Wahrheit prüfst, dann wirst du feststellen, es gibt manche Halbwahrheiten. Und darum geht es heute. Warum sind die Halbwahrheiten gefährlich? Weil sie ja nur zur Hälfte falsch sind. Und die andere Hälfte ist ja richtig, okay? Und deswegen kann man die ganz schlecht erkennen, weil sie ja zur Hälfte richtig sind. Man kann da nicht wie beim faulen Apfel die Hälfte abschneiden und die andere Hälfte essen. Nein, es ist so wie beim Glas Wasser. Wenn du was Falsches da reinkippst, kannst du es nicht mehr trinken. Dann musst du komplett alles ausschütten. So ist es auch mit dieser Halbwahrheit. Und wir werden in dieser Serie ein paar solchen Halbwahrheiten entdecken, entlarven. Und dann wirst du nach dieser Predigt und nach ein paar anderen irgendeiner Absage, bestimmten Aussagen Absage erteilen. Und eine solche Aussage, die jeder von euch schon gehört hat, vielleicht auch selbst gesagt hat und auch vielleicht hast du dazu schon Amen geschrien. Ja, das ist eine Aussage, die heißt, Hauptsache glücklich. Okay? Und da sagen die Menschen so einen Satz, vielleicht kannst du das einblenden. Egal was andere sagen, Hauptsache du bist glücklich. Ey, das ist ein weit verbreiteter Spruch und viele sogar Christen glauben daran. Und da möchten wir heute diese Aussage auf Prüfstand stellen und schauen, ist das so, was ist daran falsch und was ist daran richtig. Und Menschen sagen, egal um was es dabei geht, Hauptsache du bist glücklich. Ob es in der Beziehung so ist oder ob es bei der Arbeit ist oder in der Gemeinde, in einem Dienst in der Gemeinde, Hauptsache glücklich. Okay, das meinen die Menschen und ich habe das schon oftmals gehört. Ja, aber wenn du nicht glücklich bist, was dann? Wenn du nicht mehr sich so wohl fühlst bei der Sache, was dann? Und dann sagen diese Menschen noch einen dummen Spruch dazu und sagen, ja, jetzt musst du aber was anderes suchen. Klar, ja. Lauf weg und such was anderes. Dann musst du einen Ausreißer machen. Dann zieh die Leine. Hau ab und verlass diese Beziehung, verlass diese Sache und such dir was anderes. Dann wirst du immer wieder glücklicher. Und so machen auch die Menschen tatsächlich. Die wechseln einfach die Freundschaft. Die verlassen die Beziehung. Die suchen etwas Neues. Die verlassen die Gemeinde. Die wechseln irgendwas und dann sind sie, denken sie, glücklicher als davor. Okay? Und das stimmt leider nicht, auch in der Praxis. Und die Menschen sagen, na ja, was kann ich denn tun? Ich fühle mich nicht dabei wohl. Sie merken gar nicht, dass sie da in eine fette Lüge reinrutschen und diese Aussage total falsch ist. Hauptsache glücklich. Hauptsache. Da liegt die Betonung, was die Menschen sagen. Hauptsache, ich bin glücklich. Es klingt schön, zugegeben, aber es ist eine Halbwahrheit. Und warum ist es eine Halbwahrheit? Will Gott, dass du glücklich bist? Ja. Amen. Super. Hat Gott gute Gedanken über uns? Amen. Ganz laut sagen. Amen. Freut sich Gott, wenn es dir alles gelingt? Natürlich. Wo ist da eine Frage? Na, klar. Das waren aber diese richtigen 50%. Und jetzt kommen wir zu den falschen 50%. Wenn die Menschen sagen, Gott soll dafür sorgen, dass ich glücklich bin. Er muss dran setzen, alles mich glücklich zu machen. Er soll mir helfen, meine Ziele zu erreichen. Er soll wenigstens so gut sein und meine Probleme lösen. Er soll bitte schön dafür sorgen, dass alle Dinge, die mir unangenehm erscheinen in meinem Leben, das ist sein Job, diese Dinge von mir wegzuhalten. Und das sind diese falschen 50%, ihr Leben, die auch Menschen leider nicht vielleicht aussprechen, aber denken. Damit ich glücklich bin und wenn jemand sein eigenes Glück zur obersten Priorität macht in seinem Leben, dann wird er als Konsequenz, wenn er das weiterdenkt und auch weiter erlebt, dann wird er als Konsequenz so denken, erstens, alles, was mich glücklich macht, ist gut und richtig. Und alles, was mich unglücklich macht, ist falsch, ist also schlecht. Und Gott kann mir nichts Schlechtes wünschen. Also, er ist daran interessiert, vor allem, dass ich glücklich bin. Siehst du da verkehrte Logik? Da müssen wir hin, um zu verstehen, was ist da falsch. Wenn man glaubt, dass Gott über alles andere daran interessiert ist, dass du glücklicher Mensch bist, dann kommst du zu einer fatalen Schlussfolgerung. Hör gut zu. Okay? Sag mal, denke. Denke. Es ist wichtig zu denken. Dann denkst du so, alle Dinge, die mir Leid bringen, Hindernisse in meinem Leben, Schwierigkeiten oder schwere Persönlichkeiten. Oh, und es gibt davon genug. Amen. Schwere Persönlichkeiten, schwere Menschen, die in dein Leben kommen. Oder Verzögerungen. Du betest um etwas und es geschieht nicht. All das ist nicht von Gott. So würde man im Endeffekt denken, all diese Dinge sind nicht von Gott. Aber viele Schwierigkeiten, die du begegnest in deinem Leben, sind sehr wohl von Gott. In dein Leben. Und diese Stinker, die da in dein Leben reinkommen, Gott gewollt, manchmal von Gott sogar gesendet in dein Leben, um deinen Charakter auch zu reinigen. Und die Verzögerungen, die wir bekommen beim Gebet und immer wieder beten müssen und immer wieder warten, hey, das ist absolut normal. Auch Abraham hat jahrelang auf seinen Sohn gewartet. Und ich bin nicht besser als Abraham, du auch nicht, oder? Also kein Christ hat in seinem Leben alles prompt, alles so auf Klick, Tick bekommen. Verzögerungen sind normal, gehören zu deinem Glauben dazu und du wirst geprüft immer wieder. Also wir verstehen, es geht hier um eine falsche Aussage, Halbwahrheit. Es gibt ein Problem mit dieser schönen Aussage, wenn der Mensch sagt, Gott will, dass ich glücklich bin. Es gibt ein richtiges Problem mit dieser Aussage. Aber viele Christen glauben daran, weil es so schön klingt und wie immer bei den Halbwahrheiten, sie werden enttäuscht. Und ich treffe so viele enttäuschte Christen. Du glaubst nicht. Früher oder später kommen sie zu diesen zwei Lügen. Schau mal, eine Lüge zieht die andere Lüge. Und das ist das. Das ist wie ein Schneeball. Brrr, es wird größer. Wenn man glaubt, Gott ist daran interessiert, vor allem mich glücklich zu machen, dann kommst du zu zwei Lügen. Aus einer Lüge kommen zwei Lügen raus. Die Lügen lauten so. Erstens, Gott will es nicht, dass ich glücklich bin, dann liebt er mich nicht. Oder man sagt, Gott kann es nicht tun, dass ich glücklich bin, dann gibt es ihn nicht. Verstehst du? Halbwahrheiten führen zu einer totalen Lüge. Halbwahrheiten sind gefährlich. Und wenn viele Menschen glauben tatsächlich an diese Wohlfühltheologie, Gott ist daran interessiert, vor allem mich glücklich zu machen. Er ist dazu da, um mich glücklich zu machen. Ey, es ist eine Halbwahrheit. Weißt du, ich weiß persönlich. Du weißt es auch, wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist. Gott ist daran interessiert, dich tatsächlich segnen und froh zu machen und Freude zu schenken. Amen. Und ich weiß, wo meine Zukunft ist. In totaler Freude, in der totalen glückselig sein. Das kann man auch Glück nennen, im Himmel. Amen. Das ist die Zukunft von jedem Christen. Aber solange wir hier auf der Erde sind, sind wir dazu da, um dahin zu kommen. Und um dahin zu kommen, brauchst du ab und zu Schwierigkeiten. Dein Charakter braucht es. Du musst dadurch gereinigt werden. So, und die Menschen sagen, ja, aber weißt du, auch in Beziehung mit anderen Menschen, man glaubt, der Ehepartner ist dazu da, um mich glücklich zu machen. Und dann missbrauchst du deinen Ehepartner für dein eigenes Glück. Oder man sagt als Kinder, die Eltern sind da, um mich glücklich zu machen. Oder mein Leiter ist dazu da, um mich glücklich zu machen. Meine Gemeinde ist dazu da, um mich glücklich zu machen. Der Nachbar ist da. Nein, so natürlich sind wir auch nicht. Ne? Aber so ungefähr denken wir manchmal. Und wehe, wenn sie alle mich nicht glücklich machen, dann lieben sie mich nicht. Dann liebt er mich nicht, mein Ehepartner. Mein Ehemann liebt mich nicht, meine Eltern lieben mich nicht, mein Leiter liebt mich nicht, weil ich bin ja nicht glücklich mit ihm. Verstehst du? Und wenn wir glauben, dass unser Glück über alles steht, dann machen wir uns selbst zum Maß der Dinge. Gott existiert, um mich glücklich zu machen. Gott ist da, um mich glücklich zu machen. Meine Ehe ist dazu da, um mich glücklich zu machen. Und dann wechselst du Platz mit Gott. Dann stellst du dich an die Stelle von Gott, setzt dich in die Mitte und dann sagst du, Gott ist dazu da, um mir zu dienen. Aber dann missbrauchst du Gott. Wenn du sagst, mein Ehepartner ist dazu da, um mich glücklich zu machen, dann missbrauchst du deinen Ehepartner. Und er ist natürlich daran interessiert. Jeder normale Ehepartner ist natürlich daran interessiert, dich glücklich zu machen. Und das will er, aber dass du reife Person bist, das will er auch. Und dann missbrauchst du auch deine Eltern, wenn du sagst, die Eltern sind dazu da, um mich glücklich zu machen. Die sind daran interessiert, dass du glücklich bist. Aber sie sind vor allem daran interessiert, dass du reife Person wirst. Sie wollen es sicher, aber vor allem wollen sie, dass du eine reife Person bist. Und dann missbrauchst du auch die Gemeinde, wenn du sagst, sie ist da, um mich glücklich zu machen. Gemeinde ist daran interessiert, dass du glücklich bist. Aber sie ist vor allem daran interessiert, dass du reife Persönlichkeit wirst. Kann jemand ein lautes Amen sagen? Amen. Ja, sagen die Menschen. Aber ich will doch glücklich sein. Ja, ich will doch glücklich. Es ist nichts Verkehrtes dran, glücklich zu werden. Amen. Aber, sag aber. Ein schönes Wort. Das Gute ist der Feind vom Besten. Es ist gut, glücklich zu sein. Aber es ist besser. Was ist denn besser, als glücklich zu sein? Es gibt was Besseres, als glücklich zu sein. Es ist besser, mehr als glücklich zu sein. Es ist besser, gesegnet zu sein. Ich werde es dir erklären, was das bedeutet. Jesus sagt, Johannes 10,10, lass uns das schauen. Johannes 10,10, Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Jesus spricht hier nicht vom Glück, sondern vom Leben im Überfluss. Überhaupt, das Wort Glück kommt nicht so in der Bibel, habe ich noch nicht so entdeckt. Aber hier steht es, Leben in Fülle. Und dann sagen die Christen, ja genau, da steht es doch. Er will, dass ich glücklich bin, dass ich immer happy bin. Moment mal, das Leben in Fülle ist viel mehr als glücklich zu sein. Huhu. Erfülltes Leben, was ist das? Erfülltes Leben, mitten im Sturm des Lebens hast du Freude. Wow. Du sitzt im Gefängnis, also nicht, ich hoffe nicht du, aber Apostel Paulus sitzt im Gefängnis und er schreibt an die Leute, freut euch alle Zeit. Hey Paulus, du sitzt im Gefängnis. Da musst du sagen, betet für mich. Nein, er sagt, Leute, freut euch und freut euch alle Zeit. Wie kannst du das? Ich habe erfülltes Leben. Ich bin nicht glücklich mit dem Gefängnis. Nein, ich bin nicht zufrieden. Ich fühle mich hier nicht wohl. Nein, aber ich habe erfülltes Leben. Deswegen kann ich so schreiben. Oder wenn du am Sterbebett liegst, okay, du auch nicht, wieder ein Fehler. Wenn wir krank werden und du jammerst nicht, sondern du betest für andere Menschen. Wow, was ist das? Das ist erfülltes Leben. Und erfülltes Leben bedeutet, Probleme zu haben, aber trotzdem Menschen zu dienen. Zum Beispiel. Erfülltes Leben bedeutet für mich vor allem eine tiefe, persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Das ist was anderes als glücklich sein. Vor allem, wie das die Menschen so heute verstehen. Und die Wahrheit ist, wenn wir Gott suchen, anstatt Glück zu suchen, werden wir den Glück niemals finden. Hoho. Wenn wir als oberstes Ziel in unserem Leben Glück haben, werden wir dieses Glück nicht erreichen. Die meisten Menschen, die tatsächlich glücklich sind, haben das niemals als Ziel in ihrem Leben, glücklich zu sein, um jeden Preis glücklich zu sein. Okay? Das Wichtigste im Leben ist nicht glücklich sein. Und wenn du das heute verstehst, dann wirst du glücklich. Ich wiederhole, das Wichtigste im Leben ist nicht glücklich sein. Und wenn du das verstehst, wirst du tatsächlich mehr als glücklich. Okay? Und meistens die Menschen, die danach trachten, werden nicht glücklich. Menschen aber, die nach Gott trachten, die nach Gott suchen in ihrem Leben, die die Wahrheit lieben, die werden es. Die werden glücklich und mehr als glücklich. Manche Christen benutzen Gott als einen Knopf für ihr Glück. Okay. Manche benutzen Jesus wie ein Talisman, so ein Glücksbringer. Kennst du Talisman? Ja? Zum Beispiel viele Deutschen halten Marienkäfer für Talisman, für Glücksbringer. So, Marienkäfer, kennt ihr? Ja, und so ungefähr Jesus, mein Marienkäfer. Jesus als Talisman. Und die sagen, ja, ich habe Gott in meinem Leben. Ich habe mein Fitnessstudio, ich habe meine Beziehung, ich habe meinen Job und ich habe meine Kirche und mein Gott. Alles das sind Teile meines wundervollen Lebens. Das ist total falsch. Was ist daran falsch? Dass Jesus ein Teil deines Lebens ist, das ist falsch. Jesus ist niemals Teil deines Lebens, sondern Jesus sollte Mittelpunkt deines Lebens sein. Er soll im Zentrum deines Lebens sein. Er ist im Zentrum, tatsächlich. So muss es sein. Amen. Jesus ist niemals Teil meines Lebens. Niemals. Es ist niemals die Wahrheit. Wenn das so ist, dann ist das etwas falsch. Es gibt einen schönen Satz auf Deutsch, knapp daneben ist auch vorbei. Amen. Also wenn Jesus nicht dein Ziel ist, dann schießt du vorbei in deinem Leben. Dann landest du falsch. Okay? Das ist genau die Sünde. Hamartia heißt es auf Griechisch. Pion, daneben schießen. Pion. Okay, Hamartia heißt eigentlich nicht Ehebruch oder Lügen oder was, also Sünde, sondern Sünde bedeutet Zielverfehlung. Du schießt daneben. So bedeutet es eigentlich im Griechischen. Und deswegen sind wir auch manchmal enttäuscht. Und die Leute, die Jesus als Teil in ihrem Leben haben, die werden deprimierter und deprimierter und deprimierter in ihrem Glauben, bis die dann irgendwann rote Karte an Gott zeigen und sagen, Gott, du liebst mich nicht, ich will nichts von dir mehr haben. Weil am Anfang bereits eine Halbwahrheit stand. Hauptsache glücklich. Ich will glücklich sein. Gott, du bist da, um mich glücklich zu machen. Ja. Würde das jemals Gott sagen? Ja, natürlich. Was willst du? bestelle, ich mache es. Niemals. Amen. Okay, also die Leute, die das nicht verstanden haben, dass Gott nicht als oberste Priorität hat, dich glücklich zu machen, die werden deprimiert, die werden enttäuscht. Und das ist leider der Fall bei vielen Christen. Weil sie benutzen Gott als ein Getränkeautomat. Gott, ich habe Cola bestellt, dann soll auch wenigstens Cola unten rauskommen. Verstanden? So ungefähr muss es funktionieren. Und wenn der Sprite kommt, dann stimmt was mit Gott nicht. Aber bei Gott kannst du nicht auf Cola drücken und Cola erwarten. Da kommt nicht immer Cola raus. Und wir beten und dann erwartest du von Gott eine Antwort und die Antwort Gottes kommt immer. Aber manchmal ja, manchmal nein, manchmal später. Okay? Und nicht so Cola und dann ist die Cola da. Nein. Und dann sagen sie, oh, aber warum? Na, wo ist dein Problem damit? Wer war der Erste? Du oder Gott? Wer hat die Welt geschaffen? Du oder Gott? Amen. Ein Vater flog von Australien nach Deutschland mit seinem Sohn. Die hatten einen schönen Urlaub in Australien. Und er hat für sich eine Business Class bestellt. Und den Sohn hat er in der Economy Klasse verbannt. Ja? Und da sagte dieser 16-jährige Bursche, Papa, warum hast du für dich Business und mich in Economy? Was soll das? Und der Vater, er war ein weiser Mann. Ich würde das auch so sagen. Aber erstmal, woher kommen solche Ansprüche? Woher kommen diese egoistischen Ansprüche? Dass der Sohn so viel von Papa jetzt erwartet. Und viele haben diese total egoistische Erwartung. Mein Papa ist reich. Also soll er wenigstens dafür sorgen, dass ich auch ein Business pflege. Mir steht alles zu. Und vielleicht konnte dieser Vater auch tatsächlich ihm eine Businesskarte besorgen. Und vielleicht war er gar nicht so, so geizig. Aber dieser Sohn war nicht reif dazu. Und so sagt er auch diesem Sohn, weil ich es verdient habe. Und solange du so denkst, wirst du noch lange in Economy-Klasse fliegen. Ich würde diesem Vater dankbar sein, dass er mich überhaupt nach Australien mitgenommen hat. Dass er überhaupt für mich einen Flug bezahlt hat. Und ich würde den Unterschied auch klar sehen. Er hat es verdient, ich aber nicht. Verstehst du? Er hat es verdient, ich aber nicht. Und er ist schon alt und braucht vielleicht ein bisschen mehr Ruhe und Komfort als ich. Deswegen sitzt er in der Business Class. Und ich bin noch jung und kann auch in der Economy Class aushalten. Und der Business Ticket kostet auch dreimal so teuer als der Economy Class. Das würde ich vielleicht auch verstehen. Aber das alles hat der Junge nicht gedacht. Und er fragte einfach so frech, warum? Und so wie manche Christen denken, ist es auch so ähnlich. Man denkt, ja, ist es hart? Ist es hart? Vielleicht. Aber ist es fair? Auf jeden Fall. Ist es lieblos? Nein. Ist es weise? Ja. Auf jeden Fall. Und Gott ist nicht an deinem Komfort interessiert, sondern er ist vor allem an deinem Charakter interessiert. Sag bitte Charakter. Das ist größer als dein Komfort. Und wenn du einen gesunden Charakter entwickelst, dann hat Gott nichts dagegen, dir Komfort in Reihe und in Fülle zu geben. Amen. Es kommt auf jeden Fall in dein Leben. Aber zuerst muss der Charakter da sein. Und wenn du den richtigen Charakter hast, dann bekommst du auch dieses Leben in Fülle und auch in Komfort. Amen. Und manche Christen schauen auf das Auto von einem anderen Christen und sagen, warum hat er das und ich nicht? Hat Gott ihn mehr liebt als mich? Mehr lieb als mich? Absolut falsche Aussage, absolut falsche auch Einstellung. Vielleicht deswegen, weil er 16 Stunden am Tag arbeitet und du nur 8. Könnte das die Antwort sein? Aber warum hat er so ein Haus und ich miete nur eine Einzimmerwohnung? Naja, vielleicht er zahlt seinen Zehnten seit 10 Jahren. Und du zahlst vielleicht jeden dritten Monat. Das könnte auch die Antwort sein. Und vielleicht ist er schon seit 10 Jahren in der Gemeinde treu, dient treu hier und du noch nicht so ganz. Könnte das die Antwort sein? Ja. Und die richtige Einstellung wäre, ich nehme Beispiel von diesem Menschen. Und dann weiß ich auch genau, was er hat, werde ich auch haben. Weil Gott ist ein belohnender Gott. Gott ist interessiert daran, auch dich zu segnen, nicht nur den. Amen. Amen. Einmal bin ich bei meinem Mentor, Pastor Waldemar Sardacuk, gewesen. Und das war schon vor einigen Jahren. Er hat uns eingeladen, mich und meine Frau. Und da kamen wir in sein Haus. Und er lag so schön am Sonnenhang. Und das Haus allgemein war super schön. Hatte so einen richtig schönen Garten mit Teich. Und ich war damals ein armer Student, so arm wie eine Kirchenmaus. Ich hatte nichts. Und da kamen wir so und waren so geschockt mit Helene. Wow, so schön. Und dann sagte Waldemar, weißt du, manche Menschen kommen zu mir rein und denken, ich bin ein Millionär. Aber sie vergessen dabei, dass ich schon über 30 Jahre treu im Dienst bin. Dass ich schon seit 30 Jahren Jesus diene, Tag für Tag. Und weißt du, ich sah es an und es wurde mir, also ich war nicht neidisch. Ich wusste, eines Tages werde ich es auch haben, wenn ich so lebe, so Gott diene, wie dieser Mann. Und jetzt, wo ich es auch habe, tatsächlich, ist es mir sowas von egal, was ich habe. Ich sehe das, ich bin da Gott dankbar, aber ich bin jetzt nicht verliebt in diese Dinge. Manche Menschen fragen, was für ein Modell fährst du? Ich weiß es nicht. Ein Bruder fragte mich, wie viel PS hat dein Auto? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall nicht schnell genug, wenn ich eilig habe. Ich wünschte mir mehr PS, aber ich weiß es nicht. Du kannst mich fragen, aber ehrlich, es ist mir sowas von egal. Hauptsache es fährt und es fährt schnell. Amen. So. Ja, und ich habe nicht gesagt, Gott, du liebst mich nicht so wie mein Mentor. Warum hat er das und ich habe es nicht? Ich bin jetzt so unglücklich, Gott. Aber so ungefähr denken manche. Und ich wusste, ich habe nicht verdient es. Ich habe noch nicht das verdient. Und ich habe noch nicht das Recht, das von Gott zu verlangen. Niemals verlangen, sondern ich habe auch nicht Recht, Gott darum zu bitten. Ich wusste, Gott ist kein Kommunist. Verstehst du? Amen. Amen. Gott ist kein Kommunist. Er ist ein gerechter Gott. Er wird nicht jedem alles gleich geben. Weißt du, übrigens auch im Himmel werden wir es nicht so haben, dass alle alles gleich haben. Werden wir es nicht. Halleluja. Und ich bin froh und begeistert darüber, dass wir keinen Standard haben werden im Himmel. Weißt du, manche werden eine bescheidene Wohnung haben und manche werden super Villa haben im Himmel. Ich persönlich glaube daran. Entsprechend ihren Taten. Weil Gott ist ein gerechter Gott. Jetzt sitzen manche alle aber geschockt da. Aha, was hättest du denn erwartet? Im Himmel leben wir nicht in einem kommunistischen Hochhaus. Jeder hat eine Standardwohnung. So, weißt du, das war in der Sowjetunion. Wir lebten in so einer Wohnung, wo in jeder Stadt, in jeder Straße konntest du reingehen, das gleiche, die gleiche Wohnung. Ha? Kennt ihr das? Ja. Ich kenne das noch. Aber bei Gott im Himmel wird es nicht so sein. Er ist kein Kommunist. Halleluja. Ich bin so froh darüber. Ey, es wird ein großer Unterschied geben im Himmel. So, und deswegen sei bestrebt auch danach, weil im Himmel wird es superreiche Menschen geben und es werden auch arme Menschen sein. Im Himmel. Im Himmel. Amen. Sonst wäre es auch stinklangweilig. Und Gott liebt uns zu sehr, um uns alles zu geben, was wir wünschen. Das ist der nächste Gedanke. Millionen wert. Wir haben jetzt einen Enkel und der ist mit seinem Schnuller sehr, sehr glücklich. Ja. Und seine Eltern sind auch mit seinem Schnuller sehr glücklich, weil der dann schweigt. Okay, Er hat dann, wenigstens haben die da ein paar Minuten, wo er schweigt. Und so ist es 2 Monate, jetzt ist er 2 Monate, dann wird er 3 Monate, sie werden immer noch glücklich, 4 Monate, 1 Jahr, immer noch glücklich mit Schnuller. Er ist auf jeden Fall glücklich, die Eltern werden aber immer unglücklicher mit dem Schnuller, verstehst du? Und plötzlich werden sie dann gegen dieses Glück ihres Kindes und dann ziehen sie ihm den Schnuller ab und das Kind schreit, ich will meinen Schnuller zurück. Aber die Eltern werden es ihm nicht geben, wenn sie weise Eltern sind. Amen. Und die weise Eltern sagen dann, jetzt ist uns dein Glück nicht mehr so wichtig. Jetzt ist dein Glück uns nicht mehr so wichtig, auch wenn du schreist, kriegst du keinen Schnuller. Ist das lieblos? Ist das weise? Amen. Und wenn die Eltern dem Kind alles geben, was er wünscht, was er so sich vorstellt und dabei auch weint und schreit, da habe ich gestern auch so ein paar gesehen, das Kind schreit und die versuchen, lalalala, ja, was, nimm dir alles, was du willst, sagte die Mutter dann später. Ich dachte, wow, warum? Warum machst du sowas? Und wir verstehen es mit unserem gesunden Menschenverstand, dass Glück unserer Kinder ist nicht die oberste Priorität. Kann jemand sagen Amen? Amen. Das Glück unserer Kinder ist nicht die oberste Priorität. Sonst würden sie auch mit 10 Jahren mit dem Schnuller laufen. Sonst würden sie niemals in die Schule gehen, weil in der Schule ist jedes Kind unglücklich. Zumindest bei der Mathe oder wo auch. Die meisten werden niemals in die Schule freiwillig gehen. So war es bei mir. Ich denke auch bei dir. Aber dann kommen auch andere Dinge anstatt Schnuller. Da kommen dann Handys, da kommt irgendwas im Internet Interessantes und Klamotten werden wichtig. Und das werden dann die Glücksbringer, okay? Und dann, wenn du weiser Papa oder Mama bist, dann gibst du ihm nicht alles, sondern du ziehst sogar manchmal diese Dinge weg, okay? Und warum nimmst du ab und zu das Handy von deinem Kind weg? Ja, Handy macht ihn doch glücklich. Und du willst doch, dass dein Kind glücklich ist, oder? Ja. Aber du zwingst ihn sogar etwas zu tun, was ihn unglücklich macht. Schule macht ihn unglücklich, Aufräumen vom Zimmer macht ihn unglücklich. Oder springt jemand dabei? Ah, endlich Zimmer aufräumen, Halleluja. Hat niemand gemacht, ne? Und da haben wir schon diesen gesunden Menschenverstand und sagen, ja, das Glück ist nicht alles. Amen. Das ist nicht das Wichtigste. Was ist denn wichtiger? Dass er gehorsam lernt. Dass er Ordnung lernt. Dass er weise wird, dass er die Schule schafft und Ausbildung und so weiter. Aber komischerweise verstehen viele Christen das nicht in Bezug auf ihren himmlischen Papa und erwarten vom himmlischen Papa, dass er alles auf Bestellung gibt und dann ist derjenige glücklich. Aber Papa im Himmel bringt dich auch in eine Schule, in die Schule vom Geist, um deinen Charakter auch zu entwickeln. Und da musst du auch lernen, ob du willst oder nicht, ob dich das glücklich macht oder nicht, da musst du auch lernen. Amen. Und jemand sagte mir einmal, hey, als ich in die Gemeinde gekommen bin, dann hat man mir immer gesagt, herzlich willkommen. Dann hat man mir auch Willkommengeschenk geschenkt. Und jetzt seit einem Jahr komme ich und keiner sagt, herzlich willkommen. Keiner schenkt mir Willkommengeschenk. Man gibt mir nicht mal, man sagt mir einfach, du sollst dienen. Und ich denke, und ich sagte auch das, ey, das ist doch super. Denn endlich bist du nicht mehr Gast, sondern du bist ein Teil der Familie. Hey, jetzt bist du aber tatsächlich herzlich willkommen als Teil der Familie, als Mitglied der Familie. Und wie in jeder Familie, da kriegst du eine Aufgabe. Amen. Und kein Kind kommt auf die Idee zu sagen, Papa, Mama, ihr liebt mich nicht, weil ich jetzt den Müll aufräumen muss. Normalerweise denken die Kinder nicht, sondern die verstehen schon, das gehört dazu. Und die sagen nicht, meine Familie liebt mich nicht, weil sie mir jetzt diesen Auftrag gegeben hat, Müll jeden Donnerstag rauszuholen. Das denkt normalerweise kein Kind. Und kein Kind denkt, sie wollen mich dabei ausnutzen. Okay. Aber manchmal denken so Menschen, weil sie noch Babys sind. Und wer so denkt, man nutzt mich aus, der ist noch ein geistliches Baby. Willst du geistliches Baby ewig bleiben? Willst du immer so sein, dass man mit dir so sushi-pushi redet, so sushi-pushi, sushi-pushi, ja? Okay. Oh. Willst du das? Ich will das nicht. Wir sollen nicht Babys bleiben. Amen. Mit Pussy-Pussy und Pampers, das ist nicht das Ziel. Es wird dir langsam auch selbst langweilig dabei. So, wir sollen reife Christen werden. Und Gott ist dein Papa. Und jeder Papa will, dass sein Kind erwachsen wird. Dass sein Kind reif wird in seinem Leben. Und es ist, er ist dein Papa und nicht dein Kellner. Der Kellner wird dir alles bringen, was du bestellst. Vorausgesetzt, du zahlst. Aber weißt du, dem Kellner bist du sowas von egal. Hauptsache, du gibst Trinkgeld und haust ab, so schnell wie möglich. Aber Papa bist du nicht egal. Amen. So, und Papa mutet dir irgendwas zu in deinem Leben. Und er denkt, ja, meine Tochter, sie muss noch das lernen. Und ich merke, hey, da fehlt irgendwas. Deswegen werde ich sie diese Sache noch lernen, belehren. Das ist die Wahrheit. Wenn jemand dir sofort alles gibt, was du willst, dann liebt er dich höchstwahrscheinlich nicht. Wenn dein Papa dir alles gibt, was du sich wünschst, dann gibt es zwei Varianten. Entweder er hat es nicht begriffen, dass das die falsche Erziehung wäre, oder er versucht dich zu manipulieren. Das gibt es leider auch. Warum auch immer. Aber er will mich doch glücklich machen. Ja, das bezweifle ich. Er liebt dich nicht. Sonst würde er dir auch manchmal Nein sagen. Klares Nein. Das ist Liebe. Steht auch in der Bibel, Offenbarung 3, kannst du lesen. Bei dem Papa im Himmel kannst du nicht alles bestellen, was du willst, und dann ist es da. Er liebt dich zu sehr, um so ein Mist, so eine Dummheit zu machen. Amen. Er liebt uns zu sehr, um einfach alles zu geben, was wir uns wünschen. Und manche Dinge wünschst du dir und die sind auch tatsächlich gut. Und du sagst, ja, warum ist das dann aber nicht da? Papa, ich will einen Ehepartner haben, wo ist der? Und manche beten und sagen, ja, Papa, wo ist mein Ehepartner? Ja, ist eine gute Sache für die Ehe zu beten, aber vielleicht kommt die Antwort nicht, weil du noch für die Ehe nicht reif bist. Und dann wirst du, nicht nur du, sondern auch der andere wird mit dir unglücklich. Weil in dieser Zeit, wo du alleine bist, sollst du Jesus mehr lieben als alles andere. Und das zu lernen. Weißt du, ich habe schon manche Hochzeiten getraut und dann hab ich mir selbst niemals denen, aber ich habe mir selbst gesagt, das war ein Fehler. Warum? Ja, weil diese Person sich hat gebetet und wie die Weltmeisterin und sagte, ja, Gott, schenk mir einen Ehepartner. Und Gott hat ihr auf dieses Gebetchen einen Mann geschenkt. Und dann haben beide Gott Rücken gekehrt. Ja, die haben einfach rote Karte gezeigt, Gott. Weil irgendwas da nicht gut gelaufen ist. Und dann dachte ich, es wäre besser für solche Menschen niemals zu heiraten, weil die Personen waren nicht reif dazu. Also Gottes Ziel ist niemals oberstes Ziel, deine Gebete zu beantworten, dich glücklich zu machen. Denn wenn du dann nicht mehr glücklich bist, dann läufst du davon. Wenn du nicht mehr glücklich bist, dann verlässt du die Beziehung. Wenn du nicht mehr glücklich bist, dann verlässt du die Gemeinde. Dann verlässt du deinen Dienst und so. Und will Gott, dass du unglücklich bist? Nein. Amen. Das ist die Wahrheit. Aber er hat manchmal nichts dagegen. Wenn du nicht glücklich wirst und dann nachdenkst und dann spürst du, das ist der falsche Weg und gehst in die richtige Richtung. Ja, um dich auf die richtige Bahn zu bekommen, kommen manchmal in unser Leben solche Sachen. So ist das. Und freut sich Gott, dass wir, wenn wir glücklich sind. Ja. Amen. Will Gott, dass du glücklich bist. Er hat nichts dagegen. So einfach ist das. Und die Welt lehrt uns heute, die tolerante Welt heute sagt, alles, was mich glücklich macht, ist gut und richtig, aber alles, was mich nicht glücklich macht, ist falsch und schlecht. Okay? Und dann denken manche Christen, Gott will nicht, dass ich glücklich bin, deswegen liebt er mich nicht. Sonst würde er für mein Glück sorgen. Das ist ein Problem. Ich kenne manche Christen, die sind im Gottesdienst gewesen und haben gesagt, bete für mich, für meine Krankheit, dass Gott mich heilt. Und wir haben gebetet und sie wurden aber nicht geheilt. Und dann kamen sie nie wieder in den Gottesdienst. Warum? Weil Gott für sie so ein Getränkeautomat war. Hier oben rein und unten muss wenigstens raus. Weißt du, es ist mir egal, ob Gott mich heilt, wenn ich krank bin. Es ist mir egal. Es wird sich daran nichts ändern, was ich jetzt mache, werde ich weitermachen. Es wird sich nichts ändern an meiner Einstellung zu ihm. Ob er mich heilt oder nicht, ist egal. Ey, es spielt keine Rolle, ob du krank oder gesund bist, was Gott betrifft. Und wir stellen Gott keine Bedingungen. Wer versteht das? Amen. Halleluja.